Anmeldungen entgegennehmen. A10. Hören Sie. Woher kommt der Gast? Verzeihung, woher kommen Sie? Ich bin Österreicherin. Aha, Sie kommen aus Österreich. Aus welcher Stadt? Aus Wien. Ihren Pass bitte. Füllen Sie bitte das Formular aus. Und unterschreiben Sie bitte hier. Da ist Ihr Schlüssel. Vielen Dank.